Und er fing abermal an zu lehren am Meer, und es versammelte sich viel Volk zu ihm, also, dass er musste in ein Schiff treten und auf dem Wasser sitzen, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er predigte ihn lange durch Gleichnisse, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Höre zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und die, weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, die dazu nahm und wuchs. Und etliches trug 30-fältig und etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da er allein war, fragten ihn um dieses Gleichnis, die um ihn waren, samt den 12. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reichs Gottes zu wissen. Den aber draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermal einst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden. Und er sprach zu ihnen: Verstehet ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Der Seemann sät das Wort, diese sind es aber, die an den Weg sind, wo das Wort gesät wird, und sie es gehöret haben, so kommt also bald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. Also auch die sind es, die auf Steinige gesät sind, wenn sie das Wort gehöret haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf, und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich also bald. Und diese sind es, die unter die Dorn gesät sind, die das Wort hören. Und die Sorge dieser Welt und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und diese sind es, die auf ein gutes Land gesät sind, die das Wort hören und nehmen es an und bringen Frucht. Etliche 30-fältig und etliche 60-fältig und etliche 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Zündet man auch ein Licht an, dass man es unter einen Scheffel oder unter einen Tisch setze? Mitnichten, sondern dass man es auf einen Leuchter setze. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und es ist nichts Heimliches, das nicht hervorkomme. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Sehet zu, was ihr höret, mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen, und man wird noch zugeben euch, die ihr dies höret. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird man nehmen, auch das er hat. Und er sprach: Das Reich Gottes hat sich also, als wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und stehet auf Nacht und Tag, und der Same gehet auf und wächset, dass er es nicht weiß. Denn die Erde bringt von sich selbst zum Ersten das Gras, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in den Ähren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welch Gleichnis wollen wir es vorbilden? Gleich wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, so nimmt es zu und wird größer, denn alle Kohlkräuter, und gewinnt große Zweige, also, dass die Vögel unter dem Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Und durch viele solcher Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, nachdem sie es hören konnten. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen.